WDR 5. Neugier genügt. Umspült vom türkisblauen Meer des Indischen Ozeans liegen die Komoren im Kanal von Mosambik im Norden Madagaskars. Rund um die Vulkaninseln schwimmen Riesenschildkröten, verschiedene Delfinarten, Wale und farbenprächtige Fische um bunte Korallenriffe. An weißen Sandstränden biegen sich hohe Kokospalmen, auf denen Lemuren umherklettern. Das kleinste und naturbelassenste Eiland der drei bewohnten Hauptinseln Grand Coman, Anjouan und Mohéli will ich als erstes besuchen. Ein kleines Propellerflugzeug bringt mich dorthin, als einzige Person mit weißer Hautfarbe, zusammen mit 14 anderen komorischen Passagieren. Um mich herum Frauen mit ockerfarbener Paste auf dem Gesicht. Eine selbst angerührte Mischung aus Sandelholz und Wasser, gleichzeitig Sonnenschutz und Schönheitsmaske. Das Haar bedecken sie mit Kopftüchern und Schals aus farbig leuchtenden Stoffen. Einige haben über ihre langen, bunt gemusterten Stoffkleider kunstvoll und individuell ganz verschieden sogenannte Chiromanis gewickelt. So heißen die landestypischen Schals mit rot-weißen oder schwarz-weißen Mustern. Etwa 3 Meter lang und 1 Meter breit sind sie. Ein paar der komorischen Männer tragen ein helles, luftiges afrikanisches Gewand, den sogenannten Bubu, samt verzierter Gebetskappe. Es sind Muslime. Nach meiner Landung auf Mohéli miete ich mir für einen Tag ein Auto an. 3000 komorische Francs kostet mich das, etwa das Monatsgehalt eines komorischen Beamten. Umgerechnet 60 Euro. Darin enthalten sind außer Benzin, dafür aber auch ein Fahrer und ein Reiseleiter. Die jungen Männer sind um die 30, tragen lange, helle Stoffhosen, weinrote, kurzärmelige Hemden, Turnschuhe und eine Schirmmütze. Als Einwohner Mohélis ist ihre Haut tiefschwarz, denn die älteste der komorischen Inseln ist stärker von Einwanderern aus Ostafrika und Madagaskar geprägt als die anderen zwei Inseln. Auf Grand Coman und Anjouan haben eher Araber und Perser ihre Spuren hinterlassen. Erst seit 1975 sind die Komoren unabhängig. Davor waren sie noch französische Kolonie. Französisch ist deshalb ebenso eine der Amtssprachen des Landes wie Arabisch und die einheimische Sprache Chicomore, eine Art Swahili mit arabischen Einflüssen. Chicomore ist die einzige Sprache, die unser Fahrer spricht. Bei einfachen Leuten auf den Komoren keine Seltenheit. Englisch ist überhaupt nicht verbreitet. Die Ausflugsziele Mohélis empfiehlt mir mein Reiseführer Turki Amada, also auf Französisch. Donc ma mission c'est on est là pour accueillir les touristes, pour les guider. Ich führe Touristen hier in Naturschutzgebiete, zu den Wasserfällen nahe dem Dorf Ouala und Miringoni, zum See Djani Bounduni oder in den Marinepark von Niamouchoua. Ich zeige Ihnen tief in den Wäldern von Ouala 1 die 4 größten Fledermäuse der Welt. Die Livingston-Fledermaus, die eine Flügelspannweite von 1,40 Meter hat. Ich gehe mit Ihnen zum Schloss Saint-Antoine, das etwa 2 Laufstunden durch den Wald bei Miringoni liegt. Oder ich fahre mit Ihnen zum Dorf Itzamia, wo man Riesenschildkröten am Strand beim Eierlegen beobachten kann. In verschlungenen Serpentinen fahren wir rumpelnd durch Mohélis abwechselnd bergige und flache Insellandschaft. Durch dichte tropische Regenwälder mit gigantischen Bäumen und hohen Palmen. Was alle komorischen Inseln gemeinsam haben, ist, dass man sie innerhalb eines Tages mit dem Auto umrunden kann. Aber auch, dass die Verkehrswege überall in schlechtem Zustand sind. Asphaltierte Straßen gibt's oft nur da, wo sie von Politikern benutzt werden oder von Europäern finanziert wurden. Tiefe Löcher ermöglichen oft nur Schritttempo. Das Problem hier sind die Straßen. Schön an der Insel ist ihre reiche Vegetation. Es gibt hier viel Wald. Jetzt fahren wir an Jackfruchtbäumen vorbei und an Nelkenbäumen. Nelken findet man besonders auf Mohéli und auf Anjouan, weniger auf Grand Comore. Man macht Parfum und Seifen daraus. Allerdings nicht hier, sondern erst nach dem Export. Hier trocknet man die Nelken nur. Auch ich habe welche zu Hause. Manche Leute haben Tonnen von Nelken und sind deshalb reich, denn ein Kilogramm ist mindestens 5 Euro wert. Nelken und Vanille machen die Wirtschaft und den Reichtum der Komoren aus. Nelken, Vanille und das Öl des Ilang-Ilang-Baums. Überall liegen auf der Insel zum Trocknen Nelken auf großen Tüchern auf dem Boden, am Straßenrand und in Dörfern. Turki Amada zeigt mir Häuser, die es nur noch auf Mohéli gibt. Mit ihren lehmbraunen Wänden und hellem Dach aus Palmwedeln sind die Hütten reine Natur. Das ist die alte Art, Häuser zu bauen. Man kann jede Menge davon errichten, ohne an die Kosten denken zu müssen. Die Hütten werden einfach preisgünstig aus einer Mischung aus Lehm, Wasser und Blättern der Kokospalme gemacht. Heute werden sie meist als Läden oder Lager für Nelken genutzt. Die Luft darin ist schön kühl, sodass man keinen Ventilator oder eine Klimaanlage braucht, wie in den Steinhäusern. Heutzutage baut man solche Naturhäuser nur noch selten, denn die Leute beginnen sich zu zivilisieren. Sie haben Strom, Fernsehen und viele andere Sachen, die hier nun angekommen sind. Am ehesten bauen derzeit junge Männer die Lehmhäuser, wenn sie nicht mehr zu Hause wohnen wollen, aber noch nicht die finanziellen Mittel haben, um Häuser aus Stein oder Zement zu bauen. Geld zu verdienen ist auf Mohéli allerdings nicht nur für junge Leute schwierig. Ein Grund, warum immer mehr der rund 40.000 Inselbewohner das nur knapp 300 Quadratkilometer große Eiland verlassen und nach Grand Comore oder Anjouan ziehen. Die beiden Nachbarinseln sind doppelt bis dreifach so groß und bieten mit 200.000 sowie 340.000 Einwohnern bessere Arbeitsmöglichkeiten. Die Lebensbedingungen sind jedoch für viele auch dort so hart, dass jede Woche viele Komorer versuchen, von ihrer Heimat auf die Nachbarinsel Mayotte überzusiedeln. Sie gehört zu Frankreich, damit auch zur EU und hat europäischen Standard. Die Bewohner der Komoren brauchen damit allerdings ein EU-Visum. Wer keins hat, jedoch verzweifelt Arbeit sucht, spezielle medizinische Hilfe oder glaubt, dass seine Kinder dort ein besseres Leben haben, wagt mitunter nachts die gefährliche Einreise auf kleinen Fischerbooten und lebt illegal auf Mayotte, bis er entdeckt und wieder auf die Komoren zurückgeschickt wird. Obwohl die komorischen Inseln reich an Pflanzen sind wie Vanille, Nelken und Ilang-Ilang, deren ätherischen Öle weltweit Verwendung finden in Parfums, Seifen und Shampoos und den Komoren auch den Ruf als Duftinseln eingebracht haben, ist das Geschäft damit wenig ertragreich. Gründe dafür erfahre ich auf einer Ilang-Ilang-Plantage auf Mohéli von Mohamed Moenye. Hoch oben auf einem Plateau, von dem aus man in das kleine Tal mit seinen Ilang-Ilang-Bäumen blickt, deren Größe auf 2 Meter hinuntergestutzt wird, damit sich die Blüten zwischen den großen, länglichen Blättern besser pflücken lassen, befindet sich unter freiem Himmel auch die Brennerei des Mohelianers. Etwa 2 Meter groß ist der Destillierkolben, den er aus einer großen Blechtonne hat bauen lassen und mit dessen Hilfe er einmal pro Woche Ilang-Ilang-Öl produziert. Es ist eine sehr aufwendige Arbeit, für die man viele Leute braucht. Deshalb verdient man sehr wenig. Wir haben 7 Frauen, die die Blüten der Ilang-Ilang-Bäume pflücken. Eine schneidet das Holz, einer macht den Transport von Holz und Blüten zum Destillierkolben und man braucht einen Angestellten zum Heizen des Kessels. Die Arbeit können wir nicht das ganze Jahr über machen, denn wir besitzen nicht genügend Land, um durchgehend ernten zu können. Alle Destillateure gehen darum, so wie ich, auch anderen Beschäftigungen nach. Da ich nicht allein vom Ilang-Ilang leben kann, bin ich gezwungen, auch Schafe und Rinder zu hüten und baue zudem Obst und Gemüse an. Mohéli Mohamed Mwenye gibt mir ein Fläschchen Ilang Ilang Öl und bittet mich eindringlich, ihm in Deutschland Vertriebspartner zu suchen. Denn sein Verdienst ist gering. Den Gewinn machen die Zwischenhändler. Als Kontaktmöglichkeit schreibt er mir seine Telefonnummer auf. Internet hat er ebenso wenig wie viele andere Geschäftsleute auf den Komoren. Während wir unsere Fahrt auf Moheli fortsetzen, überlege ich, was ich für ihn tun kann. Im Westen der Insel erreichen wir das Dorf Niamushwa. Langsam buxieren wir uns dort durch die einzige schnurgerade Straße, damit wir links und rechts nicht die einstöckigen, oft unverputzten Steinhäuser touchieren. Die enge Straße endet in einem langen, weißen Sandstrand. Dort strecken riesige Baobab-Bäume ihre Äste majestätisch gen Himmel. Daneben suchen ein paar Ziegen im Müll nach Fressbarem. Am Horizont sehe ich die grünen Anhöhen 9 kleiner, unbewohnter Naturinseln. Ein schönes Ausflugsziel zum Picknick machen, sagt man mir. Gut zu erreichen, wenn man zusammen mit den komorischen Fischern hinausfährt. Während der Fahrt sieht man viele der prachtvollen Meeresbewohner. Von ihnen schwärmt auch der Schweizer Tauchlehrer Gianni Di Marco. Er arbeitet seit 2 Jahren in Niamushwa für das Bungalow-Hotel Laka Lodge, wo er mir erzählt: Die Superstars in Moheli sind von August bis Oktober die Wale. Wann immer man in dieser Zeit tauchen geht, kreuzt eine Gruppe von ihnen einem den Weg. Man hört sogar ihren Gesang. Es sind Buckelwale, die hierher kommen, um sich zu paaren und ihre Jungen zu gebären. Man sieht Mütter mit ihren Kindern spielen oder Männchen, die die Weibchen herumdrehen, wenn sie um sie werben. Es ist spektakulär zu sehen, wie sie aus dem Wasser springen, um zu spielen oder Parasiten zu beseitigen. Weiter draußen im Meer kann man mit Delfinen schwimmen. Das ist auch sehr schön. Und manchmal sieht man Haie. Bis Mitte des Jahres sind zudem große Manta-Rochen zu sehen. Und am Korallenriff trifft man immer auf viele bunte kleine und große Fische sowie auf Schnecken. Zudem ist es ein Paradies für die grüne Meeresschildkröte. Man sieht sie fast bei jedem Tauchgang. Insgesamt habe ich hier schon 500 verschiedene Tierarten entdeckt. Wahrscheinlich sind es aber Tausende, denn es gibt so viele verschiedene. Nur Touristen gibt es nicht viele. Das beklagen die Bewohner aller Inseln. Das Klima mit seinen konstant angenehmen Temperaturen zwischen 25 und 32 Grad ist kaum schuld daran. Eher die Politiker des Landes. Die Infrastruktur ist denkbar schlecht und Touristikunternehmen müssen so hohe Abgaben zahlen, dass Anreise und Unterkunft verhältnismäßig teuer sind. Warme Duschen, aber keine Selbstverständlichkeit, und Strom gibt es täglich immer nur stundenweise. Eingeschränkt fühle ich mich, weil es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Sammeltaxen sind nicht jederzeit zu bekommen und mitunter ist das Benzin knapp, sodass auch ein Mietwagen manchmal nicht weiterhilft. Um Touren zu unternehmen und möglichst viel zu sehen, lerne ich auf den Komoren, die frühen Morgenstunden zu nutzen. Dem Äquatorsonar beginnt die Abenddämmerung schon gegen 5 Uhr nachmittags. Um 5 Uhr morgens wird man dafür allerdings auch schon meist geweckt vom Ruf der Muezzine, denn zu 99% leben auf den Komoren Muslime. Da die Muslime auf den Komoren ihren Glauben ernst nehmen und auch ihre Gebete, muss ich tagsüber häufig auf meine Reiseführer warten. Während des Ramadans ist Urlaub auf den Komoren nicht unbedingt empfehlenswert. Die grundsätzlich sanften und freundlichen Komorer sehen bei aller Toleranz zur Fastenzeit niemanden gern in Badekleidung. Während des Ramadans sind Restaurants und Cafés geschlossen. Als Touristin muss ich aber generell erst lernen, Orte zu finden, wo ich etwas zu essen bekomme, was ohne ortskundigen Begleiter manchmal schwierig ist. Auf Moheli bin ich einmal richtig froh, dass wir an einer Kokosnussplantage halten, wo ein Mitarbeiter für uns fix auf eine etwa 7 Meter hohe Palme klettert, um frische Kokosnüsse zu pflücken. Dann bekommen wir eine Machete, mit der Reiseführer Turki Amada die Nüsse geschickt aufschlägt, damit wir erst ihre frische Milch trinken und dann das weiche Fleisch mit einem Schalenstück auslöffeln können. Nach meinen ersten Eindrücken, die ich auf Moheli von den Komoren gewinnen konnte, verlasse ich die Insel, so wie ich gekommen bin. Vom Osten aus, wo der kleine Flughafen liegt. Zwischen den drei komorischen Inseln und ihren Bewohnern gibt es feine Unterschiede. Sie sprechen unterschiedliche Dialekte, haben unterschiedliche Mentalitäten und ihre Gesellschaften folgen unterschiedlich stark bestehenden Traditionen. Eine sehr spezielle Besonderheit der Komoren ist die sogenannte Grand Mariage. Auf Grand Comore wird sie am traditionellsten begangen. Musiker Elias Benjoma, den ich in der komorischen Hauptstadt Moroni treffe, erklärt mir, wie die Feier funktioniert. Le grand mariage, ça veut dire que il y a beaucoup d'étapes à respecter. Bei der sogenannten Grand Mariage durchläuft man viele Stationen, die der Norm entsprechend auszurichten sind. Zuerst heiratet man vor dem Kadi. Die Feier kann man dann aber auch erst viel später abhalten, etwa 2 Jahre danach, oder man kann sie auch erst 40 Jahre später durchführen. Die Grand Mariage auf Grand Comore zieht sich immer über 9 Tage hin, von Donnerstag bis Freitag. Es gibt da viele Rituale zu erfüllen. An einem Tag werden zum Beispiel Fotos gemacht und an einem anderen Abend lädt man fast alle Leute der Insel auf einen öffentlichen Platz ein. Nicht nur Familie und Freunde, sondern alle, die ebenfalls schon einmal eine Grand Mariage ausgerichtet haben. Man zeigt damit, dass man nun zum erlesenen Kreis derjenigen gehört, die Großhochzeit halten. Man ruft es im Dorf aus und dann kommen zum Beispiel die Repräsentanten des Dorfes X aus dem Süden mit einem Briefumschlag voller Geld, den sie übergeben. Es soll eine Art Rentenversicherung sein. Insgesamt bekommt das Brautpaar vielleicht 50.000 oder 100.000 Euro. Der eine gibt 1.000 Euro, der andere 200. Und jeden Betrag notiere ich in einem Heft oder heutzutage auch im PC. Wenn dann später die Kinder eines Geldgebers heiraten, schaue ich nach, was er mir damals gegeben hat und muss seinen Kindern dann den gleichen Betrag geben. Aber stell dir vor, wenn mir 10 Leute 1.000 Euro geben, muss ich irgendwann 10.000 Euro zurückzahlen. Ich habe keine andere Wahl. Es ist ein Kreis, aus dem man nicht mehr herauskommt, wenn man einmal drin ist. Es kostet sehr viel Geld, dabei haben die Leute hier gar keins. Heute gibt es viele junge Leute, die nicht mehr so heiraten wollen, aber sie müssen es aus familiären Gründen. Die Eltern sagen ihnen, du musst, denn ich habe vor 10 Jahren anderen Geld gegeben. Also machen sie es. Für Außenstehende wirken einige Hochzeitsbräuche so, als würden sie von Frauen und Männern getrennt begangen. Nach komorischem Verständnis feiert man aber zusammen. So sehe ich an einem Tag zum Beispiel, erst nachdem ich darauf aufmerksam gemacht werde, dass auch Frauen am Hochzeitsbrauch des sogenannten Majlis teilnehmen. Die Frauen erblicke ich eher im Verborgenen, auf den Balkonen der umliegenden Häuser rund um den Rathausplatz, inmitten der Medina, wie die arabisch geprägten Altstädte auch auf den Komoren genannt werden. Die Männer, die zu Hunderten in traditioneller Kleidung auf dem bestuhlten Rathausplatz sitzen, fallen viel stärker ins Auge, während sie dort aus dem Koran vorgelesen bekommen. Während der Koranlesung wird auf einem Podest goldenes Geschirr ausgestellt oder Schmuckstücke auf schwarzen Filztafeln, damit alle sehen, was die Braut als Mitgift erhält. Denn auf den Komoren bringt der Mann die Aussteuer mit und zieht dafür mit in das Haus der Frau ein. Auf diese Art bleibt ihr immer der Wohnraum sicher. Er hingegen lebt unter Umständen wechselweise in den Häusern seiner verschiedenen Ehefrauen. Auf den komorischen Inseln wird immer noch die Polygamie gelebt. Zur traditionellen komorischen Hochzeitsmusik tanzen Frauen und Männer auf den Großhochzeiten mitunter auch getrennt voneinander. Einmal sehe ich, wie ausschließlich Frauen in einer Mischung aus arabischem Bauchtanz und dem afrikanischen Pendant auf einem öffentlichen Platz Hüften und Po schwingen. Den Blicken der Männer bleibt das jedoch verborgen, da um die Tanzfläche als Sichtschutz ein riesiges Tuch gespannt ist. Jabamile o haraka, Jabamile o haraka, Rendez-vous yanyo Während draußen getanzt, gesungen und musiziert wird, sitzt die Braut mit viel Schmuck und kunstvollen weißen Malereien auf Händen und Armen im weißen Glitzerbrautkleid und Diadem im Haar im Haus auf einem Himmelbett. 2-3 Stunden lässt sie sich so mit all ihren Besucherinnen fotografieren. In Kleingruppen setzen sie sich zu ihr aufs Bett und halten die Aussteuer in die Kamera. Ein Brauch, der traditionell aus Anjouan kommt, heutzutage aber auch von ehemaligen Einwohnern Anjouans auf Grand Comore ausgeführt wird. Dass auch ich mit einer komorischen Braut beim sogenannten Tari fotografiert werde, nachdem ich versprechen musste, das Foto nicht im Internet zu veröffentlichen, sondern als persönliche Erinnerung zu behalten, gehört für mich zu den vielen aufregenden Erlebnissen, die ich auf den Komoren habe. Wo Kaffee neben Zitronengras und Ingwerwurzeln wächst, nah von Bäumen mit Litschis, Bananen, Avocados und Brotbaumfrüchten. Ein Land, das an ein vergessenes Paradies erinnert. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.